dir zufrieden bin, was du dir erhoffst von mir. Dass du den super coolen spielst und kein Mensch weiß mehr, was du fühlst. Mit so einem stumpfen Kerl wie dir ein paar Jahre dich einfach verlieren. Dass ich ewig für dich damit nahe, fällt mir auch ein Traum nicht ein. Du brauchst so viele Worte, wenn du sprichst. Du zeigst deine Gefühle im Gesicht. Ich will wilde Kerls mit Piratenblut im Herz. Mit echter Power. Wilde Kerls mit Piratenblut im Herz und sanften Händen. Der Erde liegt, auf der mit beiden Beinen steht, der träumt, um sich zu verlieren und genau weiß, wohin er geht. Ich will einen, der auch tut, was er sagt, der den Wald mir liebt, dass sie stoppt und zum Reden nicht wie Worte braucht, dessen Action dich einfach so verhaut. Du brauchst so viele Worte, wenn du sprichst. Im Gesicht. Ich will wilde Kerls mit Piratenblut im Herz. Mit echter Power. Wilde Kerls mit Piratenblut im Herz. Und sanften Händen. Hey!